Die neulich eingeweihte Mittelschule für Waisen Pyongyang erlebt wieder ein glückliches Ereignis. Genosse Kim Jong-un schickte den Waisenkindern verschiedene Lebensmittel, darunter auch viel Honig. Sie wurden am 19. Juli den Schülern übergeben.